Aus den weiteren Äußerungen des Botschafters konnte ich ja sehen, dass man in Deutschland ein sich versöhnlich zeigen unsererseits mit Serbien als Schwächebekenntnis auslegen würde. Inzwischen wurde am Wiener Ballhausplatz ein Ultimatum an Serbien formuliert, um für den Mord an dem Thronfolger Genugtuung zu erhalten. Von vornherein bestand Klarheit darüber, dass die Forderungen an Belgrad derart weit gehen sollten, dass Serbien sie unmöglich würde annehmen können. Außerdem sollte die Frist zur Beantwortung des Ultimatums so kurz wie möglich bemessen werden. Auf eine als nicht genügend betrachtete Antwort hin sollte sofort die Mobilmachung erfolgen. Der deutsche Vizekanzler und Staatssekretär des Innern Clemens von Delbrück wurde am Abend des 9. Juli von Reichskanzler von Bethmann-Hollweg über das beabsichtigte österreichische Ultimatum, dessen Inhalt in Berlin noch nicht bekannt war, in Kenntnis gesetzt. Delbrück schreibt darüber: Mein erster Gedanke bei dieser Mitteilung war, das bedeutet Krieg. Als ich diesen Gedanken aussprach, erwiderte mir der Reichskanzler, er kenne zwar im Einzelnen den Inhalt des beabsichtigten Ultimatums nicht, glaube aber ebenso wie Herr von Jagow, dass es gelingen werde, falls es zu ernsten Verwicklungen zwischen Österreich und Serbien kommen sollte, diese zu lokalisieren. Das britische Kabinett hielt es in diesem Augenblick für richtig, Berlin darauf hinzuweisen, dass Großbritannien, wie der deutsche Botschafter Fürst Lichnowsky am 9. Juli aus London berichtete, in eine sehr peinliche Lage käme, wenn ein europäischer Krieg ausbräche. Der Botschafter erläuterte mit dieser Warnung eine Äußerung des englischen Außenministers Sir Edward Grey, die er folgendermaßen nach Berlin berichtete. England will sich vollkommen freie Hand bewahren, um bei festländischen Verwicklungen nach eigenem Ermessen handeln zu können. Die Regierung hat gewissermaßen dem Parlament gegenüber die Verpflichtung übernommen, sich in keine geheimen Verbindlichkeiten einzulassen. In Wirklichkeit hatte der Leiter der englischen Diplomatie Frankreich gegenüber bereits geheime Verpflichtungen übernommen. Der englische Außenminister Grey fürchtete Wilhelm II. Seine Befürchtungen gingen auf Warnungen zurück, womit der höchste Beamte im Foreign Office, Sir A. Crowe, den englischen Außenminister beeinflusst hatte. Crowes Warnungen auf einen Nenner gebracht lauteten etwa: Wilhelm II. Will Europa beherrschen wie früher Napoleon. Es ist Englands Pflicht, Deutschland zu bekämpfen, wie es früher Napoleon bekämpfte. Im Juli 1914 besprachen englische und französische Generäle heimlich gemeinsame Kriegspläne. Außenminister Grey wusste davon. Der britische Diplomat duldete diese Militärgespräche nicht nur, er fühlte sich an die geheimen Absprachen der englischen und französischen Militärs sogar gebunden. Freilich, Außenminister Grey sagte seinem britischen Kabinettskollegen nichts davon. Erst recht blieb das britische Parlament uneingeweiht. Die Information, die Grey dem deutschen Botschafter gegeben und die Lichnowsky aus London nach Berlin gemeldet hatte, stimmte also nicht. England will sich vollkommen freie Hand bewahren, um bei festländischen Verwicklungen nach eigenem Ermessen handeln zu können. Die Regierung hat gewissermaßen dem Parlament gegenüber die Verpflichtung übernommen, sich in keine geheimen Verbindlichkeiten einzulassen. Die britische Außenpolitik hatte sich an Frankreich gebunden, wie die deutsche Außenpolitik an Österreich. Die Handlungsweise der Österreicher und die Unterstützung durch den deutschen Kaiser empfand der britische Außenminister keineswegs als ungeheuerlich. Grey sah darin einen Akt der Notwehr. Der britische Außenminister wusste nur zu genau, dass bereits Bismarck an den Zaren geschrieben hatte: Die Existenz des Habsburgerreiches ist für Deutschland eine Lebensfrage. In Kenntnis dieser Dinge hatte Sir Crowe dem britischen Außenminister gegenüber Gedanken geäußert, die in der Vorstellung gipfelten: Russland kann nicht mehr zurückgehalten werden. Auf Schuld oder Unschuld kommt es ohnehin nicht mehr an. In Berlin hingegen hoffte man zuversichtlich auf eine englische Neutralität im Falle des österreichisch-serbischen Krieges. In Wien wiederum behielt man nur das Nahziel einer Demütigung Serbiens im Auge. Darüber berichtete der deutsche Militärattaché am 13. Juli an den Chef des deutschen Generalstabs. Ob Russland, eventuell auch Rumänien, sich einmischen werden, darüber stehen die Ansichten der Militärs ungefähr auf 50% Wahrscheinlichkeit. Gänzlich ungewiss scheint man über das zu sein, was nach Abschluss des Krieges gegen Serbien kommen soll. Gebietserwerbungen kommen nicht in Frage, da man dann Italien entschädigen müsste. Eine Geldentschädigung von den bankrotten Serbien zu erhalten, daran denkt wohl kein halbwegs vernünftiger Mensch. Einen Zuwachs an serbischen Untertanen will natürlich auch kein K&K-Politiker. Besonders nicht Graf Tissa, der davor zittert, dass die magyarische Vorherrschaft dadurch gestört werden könnte. Einen Tag später, am 14. Juli 1914, lag in Wien der Text des Ultimatums an Serbien vor. Es sollte allerdings erst 9 Tage später abgehen, wenn der Besuch des französischen Staatspräsidenten Raymond Poincaré in Petersburg beendet war. Graf Berchtold teilte Kaiser Franz Josef am 14. Juli mit: Der heute festgesetzte Inhalt der nach Belgrad zu richtenden Note ist ein solcher, dass mit der Wahrscheinlichkeit einer kriegerischen Auseinandersetzung gerechnet werden muss. Falls Serbien aber trotzdem nachgeben und unseren Forderungen entsprechen sollte, so würde ein solches Vorgehen des Königreichs nicht nur eine tiefe Demütigung desselben und gleichzeitig damit eine Einbuße des russischen Ansehens am Balkan bedeuten, sondern auch für uns gewisse Garantien in der Richtung der Einschränkung der großserbischen Wühlarbeit auf unserem Boden enthalten. Ein Niederschlag von dem, was trotz aller Geheimhaltungsbestrebungen durchsickerte, findet sich in der Kreuzzeitung vom 14. Juli. In Wiener informierten Kreisen wird die augenblickliche Situation, wie ein privates Telegrafenbüro meldete, als ziemlich kritisch beurteilt. Man ist überzeugt, dass Österreich-Ungarn an Serbien diesmal ernstlich herantreten und alle Fragen zu einer endgültigen Lösung bringen wird. Dennoch geschah in Wien zunächst nichts. Generalstabschef Konrad von Hötzendorf wurde auf Urlaub geschickt, um den Anschein kriegerischer Absichten zu vermeiden. Gleichzeitig aber wurde der deutsche Botschafter in Wien, Heinrich von Tschirschky, von Graf Berchtold gedrängt, Berlin wissen zu lassen, dass bei der österreichischen Regierung von einem Zögern oder von einer Unschlüssigkeit keine Rede sein könne. Wie bedrohlich die Lage war, ahnten zu diesem Zeitpunkt nur wenige. Am 14. Juli berichtet der bayerische Gesandte in Wien, Tucher, an König Ludwig III. Nach München: Die Kenntnis dieser folgenschweren Vorbereitungen ist nur auf wenige Eingeweihte beschränkt. Die große Öffentlichkeit ahnt nicht, wie ernst sich die nächste Zukunft gestalten wird. Es besteht nur ein Gefühl der Unsicherheit, das von der Börse durch starke, anhaltende Rückgänge der Kurse markiert wird. Trotz der deutschen Blankovollmacht verharrte Wien noch einige Tage lang bei dem Beschluss, keine vollendeten Tatsachen zu schaffen und das Ultimatum an Serbien noch nicht in Belgrad zu übergeben. Von dieser Verzögerung war die deutsche Regierung keineswegs erbaut. In Berlin dachte man, wie Staatssekretär von Jagow am 15. Juli dem Botschafter in London, Fürst Lichnowsky, depeschierte: Es ist die vielleicht letzte Gelegenheit gekommen, dem Großserbentum unter verhältnismäßig günstigen Begleitumständen den Todesstoß zu versetzen. Wie sehr man im Auswärtigen Amt fürchtete, dass sich Wien wieder einmal nicht zu einer Handlung entschließen könne, geht aus den weiteren Worten Jagows hervor. Versäumt Österreich diese Gelegenheit, so ist es um sein Ansehen geschehen und es wird auch für unser Bündnis ein noch schwächerer Faktor. Um für den erwarteten österreichisch-serbischen Konflikt auf die Neutralität Italiens rechnen zu können, wollte Berlin den Italienern erhebliche Zugeständnisse auf Kosten Österreichs anbieten. Am 15. Juli erging an den deutschen Botschafter in Rom von Flotow folgender Erlass des Staatssekretärs von Jagow: Wie ich streng vertraulich bemerke, dürfte als einzige vollwertige Entschädigung in Italien die Gewinnung des Trento erachtet werden. Dieser Bissen wäre allerdings so fett, dass damit auch der österreichfeindlichen öffentlichen Meinung der Mund gestopft werden könnte. Dass die Hergabe eines alten Landesteils der Monarchie mit den Gefühlen des Herrschers wie des Volkes in Österreich sehr schwer vereinbar wäre, lässt sich nicht verkennen. Es fragt sich aber andererseits, welchen Wert die Haltung Italiens für die österreichische Politik hat, welchen Preis man dafür zahlen will und ob der Preis im Verhältnis zu dem anderwärts erstrebten Gewinne steht. Trotz aller Geheimhaltung des österreichischen Vorhabens und trotz der nach außen zur Schau getragenen Ruhe begann eine zunehmende Unsicherheit Platz zu greifen. Das sozialdemokratische Zentralorgan in Berlin, Vorwärts, drückte die Beklemmung von Millionen Menschen am 16. Juli mit dem Satz aus: Das bange Gefühl, dass im Dunkeln eine schwere Gefahr lauert, will nicht weichen. Der große Ernst der Lage geht aus einem Schreiben des Kabinettschefs im Wiener Außenministerium, Graf Forgatsch, an den österreichischen Botschafter in Rom, Graf Mary, hervor. Es ist vom 16. Juli datiert. Sein Wortlaut ist erst vor einigen Monaten bekannt geworden. Es werden nunmehr solche Forderungen an Serbien gestellt werden, deren Annahme wenigstens eine Demütigung Serbiens und der großserbischen Ideen und der Minderung seines Ansehens bedeuten würde. Die Nichtannahme wäre ein relativ willkommener Anlass zu einem Kriege in einem international nicht ungünstigen Momente. Es wäre die im Interesse der Monarchie früher oder später doch unvermeidliche Austragung unseres immer ärger werdenden Streites mit unseren Todfeinden in Belgrad. Jedenfalls sind unsere Staatslenker zu den weitgehenden Schritten und deren möglichen Konsequenzen entschlossen. Am gleichen 16. Juli erklärte der Kabinettschef des österreichischen Außenministeriums, Graf Hojos, einem Besucher: Wenn aus dem serbischen Konflikt der Weltkrieg entsteht, so kann uns das gleich bleiben. In Berlin blieb man trotz allem weiterhin zuversichtlich. Man war immer noch der Meinung, man könne im Falle eines österreichisch-serbischen Konflikts die militärische Auseinandersetzung lokalisieren. Die Leitung des Reiches suchte krampfhaft die Augen davor zu verschließen, dass ein Angriff gegen Serbien automatisch das Eingreifen Russlands auslösen und damit die Probe auf das russisch-französische Bündnis sein würde. Am 16. Juli gab sich Reichskanzler von Bethmann-Hollweg noch der Hoffnung hin: Das zurzeit mit allerlei Sorgen belastete Frankreich wird alles tun, um Russland von einem Eingreifen abzuhalten. Von Russland wiederum glaubte man, nach den Worten des Staatssekretärs von Jago vom 19. Juli, dass es umso eher still bleiben werde, je entschlossener sich Österreich zeige. Diese falsche Beurteilung stützte sich auf die Annahme, dass Frankreich und Russland militärisch nicht ausreichend gerüstet seien. Nicht minder überraschend wie diese unverantwortlich und leichtfertig anmutende Zuversicht war die feste Gewissheit, England wird im Falle eines Balkankrieges nicht eingreifen. Erst in diesem fortgeschrittenen Abschnitt der Krise begann man sich in Berlin über die Wiener Absichten und Kriegsziele ernsthaft Gedanken zu machen. Am 17. Juli wurde der deutsche Botschafter in Wien angewiesen, sich über die österreichischen Pläne bezüglich der künftigen Gestaltung Serbiens zu unterrichten. Im Auswärtigen Amt wollte man wenigstens, wie es Staatssekretär von Jago umschrieb, einigermaßen darüber orientiert sein, wohin der Weg etwa führen soll. Gerade das aber wusste man auch in Wien nicht. Als der Sektionschef im Außenministerium, Graf Forgatsch, den Chef des Generalstabs Konrad von Hötzendorf fragte, was er antworten sollte, wenn die Deutschen fragten, was nach dem Krieg geschehen werde, erhielt er die vielsagende Antwort: Dann sagen Sie, dass wir das selbst nicht wüssten. Hinter allen direkten und indirekten Berliner Ermunterungen zum raschen Losschlagen Österreichs stand die Überzeugung, dass Deutschland in Zukunft nur von einem starken Bundesgenossen Unterstützung erwarten konnte und dass ein weiterer Verlust des Ansehens der Donaumonarchie den inneren Gegnern des Habsburgerreiches Auftrieb verleihen würde. Die Stimmung dieser Tage gibt ein Bericht des englischen Botschafters in Wien, Bunsen, wieder. Am 17. Juli berichtete er nach London: Ich vermag noch nicht zu glauben, dass Österreich zu den äußersten Mitteln greifen wird. Aber meines Erachtens steht uns eine sorgenvolle Zeit bevor. Ich bin sicher, dass der deutsche Botschafter in Wien nichts tut, um Österreich zurückzuhalten. Der deutsche Militärattaché verhehlt seiner Ansicht nicht, dass für Serbien die Stunde der verdienten Strafe naht. Das hat mir der russische Botschafter erzählt, der meinte, Russland würde in diesem Falle unvermeidlich hineingezogen werden. Der deutsche Staatssekretär von Jago telegrafierte am 19. Juli an Fürst Lichnowsky nach London: Ich will keinen Vorbeugungskrieg, aber wenn der Kampf sich bietet, dürfen wir nicht kneifen. In diesem Augenblick hielt der russische Außenminister Sasonow die Gelegenheit für gekommen, um Wien, das nach außen hin eine vorgetäuschte Stillhaltepolitik trieb, mit allem Nachdruck darauf aufmerksam zu machen: Russland ist entschlossen, in keinem Fall einen Anschlag auf die Unabhängigkeit Serbiens zuzulassen. In den beiden folgenden Tagen, zwischen dem 19. und 21. Juli, blieb die politische Lage unverändert. Erst am 19. Juli war der Wortlaut des Ultimatums an Serbien in Wien endgültig fertiggestellt worden. Am 20. Juli wurde es dem österreichischen Gesandten in Belgrad, Baron Giesel, übermittelt. Es sollte am Donnerstag, dem 23. Juli, um 6 Uhr nachmittags, dem stellvertretenden serbischen Ministerpräsidenten Paču mit der Bemerkung überreicht werden, dass die 48-stündige Frist am Samstag, dem 25. Juli, um 6 Uhr nachmittags abgelaufen sei. Die österreichischen Botschafter in den europäischen Hauptstädten erhielten Anweisung, das Ultimatum den Regierungen der Großmächte erst am Vormittag des 24. Juli zur Kenntnis zu bringen. Damit waren der Möglichkeit für ausländische Vermittlungsversuche von vornherein enge zeitliche Grenzen gesetzt. In Berlin war man zu diesem Zeitpunkt über den Inhalt des Ultimatums unterrichtet. Die Reichsregierung wusste außerdem, dass Wien auf einen Bruch mit Belgrad drängte. Ein allgemeiner Krieg schien plötzlich in bedrohliche Nähe gerückt zu sein. Um seinen Ausbruch zu verhindern und in der Erkenntnis, welche verheerenden Folgen ein großer Krieg haben würde, erhielten die deutschen Botschaften in Petersburg, Paris und London am 21. Juli einen Erlass von Reichskanzler Bethmann-Hollweg, in dem es hieß: Wir wünschen dringend die Lokalisierung des Konflikts, weil jedes Eingreifen einer anderen Macht infolge der verschiedenen Bündnisverpflichtungen unabsehbare Folgen haben müsste. Inzwischen war ein Ereignis über die weltpolitische Bühne des dramatischen Sommers 1914 gegangen, das von dem eigentlichen Krisenherd des Balkans weit entfernt war. Vom 20. bis 23. Juli 1914 hatte der Präsident der Französischen Republik, Raymond Poincaré, dem russischen Zaren Nikolaus II. Einen Staatsbesuch abgestattet. Poincaré, Lothringer von Geburt, kannte nur ein Lebensziel: die Wiedergewinnung seiner Heimat Elsass-Lothringen, das Frankreich nach dem Krieg 1870-71 an Deutschland hatte abtreten müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchte er zwei Dinge: eine günstige Gelegenheit und Verbündete. Die damalige politische Lage schien für beide Voraussetzungen äußerst günstig zu sein. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie wurde vom damaligen deutsch-österreichischen Staatsamt für Äußeres eine Untersuchung zur Vorgeschichte des Krieges 1914 veranlasst, die 1919 erschien. Sie beschränkt sich auf die Dokumente, die im politischen Archiv des ehemaligen K&K-Ministeriums des Äußern in Wien vorlagen. Dieser Veröffentlichung entnehmen wir einen Bericht des österreichischen Botschafters Graf Sapari über den Besuch des Präsidenten der Französischen Republik in Petersburg. Der auf Besuch in St. Petersburg weilende Präsident der Französischen Republik, Herr Poincaré, hatte am 21. Juli das diplomatische Korps, und zwar die Botschafter einzeln, in Anwesenheit des französischen Ministers des Äußern, Viviani, und des französischen Botschafters Paleologue, empfangen. Der Präsident drückte mir als dem K&K-Botschafter in warmen Worten seine Sympathie anlässlich des Sarajevoer Attentats aus und ging dann auf das politische Gebiet über. Herr Poincaré erkundigte sich hinsichtlich des österreichisch-ungarisch-serbischen Verhältnisses, bemerkte, dass man in Serbien beunruhigt sei und fragte, welche Auffassung man diesbezüglich in Wien hege. Ich erwiderte ihm, man betrachte dort die Sache mit Gelassenheit, weil man überzeugt sei, dass sich Serbien dem, was das Wiener Kabinett zu verlangen haben würde, nicht verschließen würde. Auf seine weitere Frage, welche Forderungen man denn an Serbien richten wolle, beschränkte ich mich darauf zu verweisen, dass die diesbezügliche Untersuchung noch im Gange und mir über deren Resultat nichts bekannt sei. Herr Poincaré erging sich hierauf in einem mit großem oratorischen Aufwand und Nachdruck gehaltenen Vortrag, in dem er auseinandersetzte, dass es wohl nur dann zulässig sei, eine Regierung für etwas verantwortlich zu machen, wenn konkrete, gegen dieselbe sprechende Beweise vorliegen. Es sei denn, dass es sich um einen bloßen Vorwand handeln würde. In einem solchen Falle aber dürfe man nicht vergessen, dass Serbien Freunde habe. und dass hierdurch eine für den Frieden gefährliche Situation entstehen würde. Ich beschränkte mich auf eine sachliche Erwiderung und hob hervor, dass jede Regierung bis zu einem gewissen Grade für alles verantwortlich sei, was auf ihrem Gebiet vorgehe. Der Präsident suchte diese These durch Konstruktionen ähnlicher Fälle zwischen anderen Staaten zu entkräften, so dass ich mich genötigt sah, darauf zu verweisen, dass alles auf die Umstände ankomme, dass solche Ähnlichkeiten unvollkommen und Verallgemeinerungen untunlich seien. Herr Poincaré schloss die Unterredung, indem er dem Wunsche Ausdruck gab, die Untersuchung werde nicht zu Ergebnissen führen, die zu einer Beunruhigung Anlass gäben. Das vom Standpunkt eines auf Besuch weilenden fremden Staatsoberhauptes taktlose, wie eine Drohung klingende Auftreten des Präsidenten, welches von der zurückhaltenden, vorsichtigen Haltung des russischen Außenministers Sasonow so auffällig absticht, bestätigt die Erwartung, dass Herr Poincaré hier alles andere als beruhigend einwirken werde. Aus der Übereinstimmung der Sprache, die Herr Sasonow schon vor der Ankunft von Herrn Poincaré geführt hatte, mit jener des Präsidenten, schloss der deutsche Botschafter, dass der französische Präsident von Sasonow über die russische Beweisführung unterrichtet worden sei, um auf diese Weise größeren Eindruck hervorzurufen. Graf Sapary meldete am 23. Juli nach Wien, dass es bezeichnend sei, dass der russische Außenminister Sasonow verbreite, Herr Poincaré habe Graf Sapary gegen Serbien sehr aufgebracht gefunden, während sich dieser aus naheliegenden Gründen der größten Zurückhaltung hätte befleißigen müssen. Präsident Poincaré bemühte sich während seines Besuches am Zarenhof, das russisch-französische Bündnis weiter zu festigen. Kaiser Wilhelm II. Hatte der K&K-Regierung in Wien für den Fall einer kriegerischen Verwicklung Blankovollmacht gegeben. Präsident Poincaré ging noch weiter als die deutsche Beistandsgarantie an Österreich-Ungarn. Poincaré gab den Russen freie Hand mit den Worten: Wenn Russland in den Krieg zieht, wird Frankreich dasselbe tun, weil wir wissen, dass in dieser Sache Deutschland hinter Österreich stehen würde. Die schicksalhaften Fäden des europäischen Dramas waren also bereits geknüpft, bevor die entscheidenden Ereignisse selbst abgelaufen waren. Oder, wie die Kölnische Volkszeitung am 3. August schrieb, die eisernen Würfel rollen. Der Staatsbesuch des französischen Präsidenten Poincaré in St. Petersburg endete am 23. Juli. Erst nach seiner Abreise, so war in Wien am 11. Juli beschlossen worden, sollte das Ultimatum in Belgrad überreicht werden. Unterdessen wuchs in den europäischen Hauptstädten die Nervosität. Der deutsche Botschafter in London, Fürst Lichnowsky, unternahm einen erneuten Versuch, das Auswärtige Amt in Berlin zu einer mäßigenden Einwirkung auf Wien zu bewegen. Lichnowsky erntete dafür nur den Zorn und den Hohn des Kaisers. Dafür erhielten der russische und der französische Botschafter in Wien Weisung, ihrer Regierungen am Ballhausplatz vorzusprechen. Sie sollten die Österreicher in letzter Minute warnen, in Belgrad einen Schritt zu unternehmen, der einen für die Würde Serbiens unannehmbaren Charakter haben würde. Angesichts der eindringlichen Warnungen aus den europäischen Hauptstädten und des sich abzeichnenden Bündnisses gegen Österreich stiegen in Wien noch einmal ernsthafte Bedenken auf. Am Vormittag des 23. Juli fand ein Gespräch zwischen dem Außenminister Graf Berchtold und dem Generalstabschef Konrad von Hötzendorf statt. Herr Minister, wenn mobilisiert wird, muss der Krieg auch geführt werden. Und was geschieht, Herr Feldmarschall, wenn Serbien am zweiten Mobilmachungstag nachgibt? Dann muss Serbien die Kosten zahlen. Ich meine, es muss uns die Ausgaben ersetzen, die uns durch die Mobilmachung erwachsen werden. Aber ich habe ernste Besorgnisse wegen Italien. Nach den neuesten Meldungen... Wenn wir Italien auch zu fürchten haben, Exzellenz, dann mobilisieren wir nicht. Dann mobilisieren wir nicht? Nein, Herr Minister. Denn einem Krieg nach drei Fronten auf dem Balkan, gegen Russland und Italien sind wir nicht gewachsen. auf keinen Fall gewachsen. Diese Erkenntnis des österreichischen Generalstabschefs war richtig. Aber sie kam zu spät. Um 6 Uhr abends, am 23. Juli 1914, übergab der österreichische Gesandte in Belgrad, Baron Giesel, eine befristete Demarsch. Darin wurde die serbische Regierung beschuldigt, dass sie von serbischem Boden aus eine Bewegung in die Gebiete der österreichisch-ungarischen Monarchie geduldet habe, die in ihren Endabsichten auf eine Losreißung einzelner Teile der Monarchie abzielt und die sich bereits in hochverräterischen, auch vor gemeinsamem Morde nicht zurückschreckenden terroristischen Taten äußert. Anknüpfend an die Tatsache, dass Serbien in einer Note vom März 1909 Bosnien und die Herzegowina als rechtmäßigen Besitz der K&K-Monarchie anerkannt hatte, wurde die königlich-serbische Regierung einer moralischen Mitschuld an der Ermordung des österreichischen Thronfolgers und seiner Frau beschuldigt. Im Einzelnen forderte die Note: Die königlich-serbische Regierung erklärt feierlichst, die gegen die benachbarte Monarchie gerichtete Propaganda, das heißt die Gesamtheit jener Bestrebungen, zu verurteilen, welche auf die Losreißung von Teilen der österreichisch-ungarischen Monarchie abzielen, und gibt ihrem entschiedenen Willen Ausdruck, ihrerseits auf serbischem Territorium mit allen Mitteln auf die Unterdrückung dieser mit terroristischen Mitteln arbeitenden Propaganda hinwirken zu wollen. Zu diesem Ende verpflichtet sich die serbische Regierung, die nachfolgende Erklärung im Amtsblatte zu veröffentlichen. Eine Erklärung, die gleichlautend auch durch einen Armeebefehl seiner Majestät des Königs zur Kenntnis der Truppen gebracht werden wird. Die königlich-serbische Regierung, die gegen die benachbarte Monarchie gerichtete Propaganda, das heißt die Gesamtheit jener Bestrebungen, die auf die Losreißung von Teilen der österreichisch-ungarischen Monarchie abzielen, auf das Schärfste verurteilt und die beklagenswerten Folgen einer verbrecherischen Agitation auf das Tiefste bedauert, warnt ihre Staatsangehörigen vor der weiteren Teilnahme an solchen Bestrebungen und macht die Bevölkerung des Königreichs darauf aufmerksam, dass sie gegen die eventuellen Schuldtragenden mit wirksamer und voller Strenge vorgehen wird. Abgesehen von dieser Erklärung verpflichtet sich die königlich-serbische Regierung: Erstens, das Erscheinen und die Verbreitung von Presseerzeugnissen, die eine gegen die territoriale Unversehrtheit der Monarchie gerichtete Tendenz aufweisen, in Zukunft zu verhindern. Zweitens, sofort mit der Auflösung des Vereins Narodna Odbrana vorzugehen und die gleiche Maßregel überdies all jenen serbischen anerkannten und geheimen Vereinen gegenüberzutreffen, die sich mit der Förderung und Verbreitung der eben gekennzeichneten Tendenzen befassen. Überdies auch die Bildung neuer solcher Vereine nicht zuzulassen. Drittens, aus dem gesamten Unterricht in Serbien, sowohl was das Lehrpersonal als auch die hierbei verwendeten Lehrbehelfe anbelangt, alles zu entfernen, was der Agitation gegen den Besitzstand der Monarchie in irgendeiner Form dient. Viertens, gegen jene Organe der serbischen Zivil- und Militärverwaltung, welche dieser Propaganda in irgendeiner Form Vorschub leisten, mit deren Entfernung aus dem königlich-serbischen Dienste vorzugehen. Fünftens, die Mitwirkung von Organen der K&K-Regierung bei den von der königlich-serbischen Regierung zur Unterdrückung der gegen die Monarchie gerichteten Bewegung einzuleitenden Maßnahmen nach im Besonderen zu vereinbarten Modalitäten anzunehmen. Sechstens, mit Rücksicht auf den Gang der Untersuchung wird die königlich-serbische Regierung die Herren, deren Betätigung im Sinne der großserbischen Idee bereits festgestellt ist, aus ihrem Dienste entlassen und endlich, siebentens, die K&K-Regierung von den zur Durchführung der im Vorstehenden bezeichneten Forderung getroffenen Maßnahmen unverzüglich verständigen. Die K&K-Regierung erwartet die gefällige Antwort auf die vorliegende Note bis längstens am 25. Juli 1914 um 6 Uhr abends. Der K&K-Gesandte übergab die Note und erklärte, dass er mit dem Personal der Gesandtschaft Belgrad verlassen müsse, wenn bis zum angegebenen Zeitpunkt keine oder eine ungenügende Antwort eintreffe. Die Unterzeichnerstaaten des Abkommens von 1908 in dem Österreich-Ungarn Bosnien und die Herzegowina zugesprochen worden war und die Unverletzlichkeit Serbiens garantiert wurde, unterrichtete die K&K-Regierung offiziell am Vormittag des nächsten Tages, also am 24. Juli, durch eine Zirkularnote von ihrem am Abend vorher erfolgten Schritt in Belgrad. Gleichzeitig wurde die Note in der Presse veröffentlicht. Am Abend des folgenden Tages lief die Frist des Ultimatums an Serbien ab. Unmittelbar vor der Veröffentlichung der Note hatte der bayerische Gesandte in Wien Tucher nach München geschrieben: Die Veröffentlichung der Note wird wie eine Bombe einschlagen. Und so geschah es. Die Detonationswellen dieser Bombe breiteten sich über ganz Europa aus. Am 24. Juli um 7 Uhr wurde der russische Außenminister Sergei Sasonow mit der Meldung geweckt, am Abend vorher sei in Belgrad ein österreichisches Ultimatum überreicht worden. Der russische Außenminister meinte: Das ist der europäische Krieg. In allen Hauptstädten Europas begannen fieberhafte Versuche, den Brand zu löschen oder wenigstens unter Kontrolle zu bekommen. Aber alle Bemühungen, Österreich-Ungarn zum Einlenken zu bewegen, scheiterten. Als die königlich-serbische Regierung fristgemäß am 25. Juli 1914 um 2 Minuten vor 6 Uhr abends die Antwortnote an den österreichischen Gesandten Baron Giesel überreichen ließ, erklärte dieser, sie sei in mehreren Punkten unbefriedigend. Er brach auftragsgemäß die Beziehungen zwischen der K&K-Monarchie und Serbien ab. Dabei herrschte allgemein der Eindruck, dass die Serben Österreich-Ungarn weit entgegengekommen waren. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Erhielt den Text der serbischen Antwortnote erst am 28. Juli morgens zur Einsicht. Er bemerkte dazu: Eine brillante Leistung für eine Frist von 48 Stunden. Das ist mehr, als man erwarten konnte. Ein großer moralischer Erfolg für Wien. Damit fällt jeder Kriegsgrund fort und Giesel hätte ruhig in Belgrad bleiben sollen. Daraufhin hätte ich niemals Mobilmachung befohlen. An den Reichskanzler erging gleichzeitig ein Bescheid des deutschen Kaisers. Nach Durchlesung der serbischen Antwort, die ich heute Morgen erhielt, bin ich überzeugt, dass im Großen und Ganzen die Wünsche der Donaumonarchie erfüllt sind. Die paar Reserven, welche Serbien zu einzelnen Punkten macht, können meines Erachtens durch Verhandlungen wohl geklärt werden. Aber die Kapitulation liegt darin verkündet und durch sie entfällt jeder Grund zum Kriege. Damit diese schönen Versprechungen aber Wahrheit und Tatsache werden, muss ein sanfter Zwang geübt werden. Das würde dergestalt zu machen sein, dass Österreich als Faustpfand Belgrad für die Erzwingung und Durchführung der Versprechungen besetzte. Das ist auch notwendig, um der zum dritten Mal umsonst mobilisierten österreichischen Armee eine äußere Genugtuung zu geben, den Schein eines Erfolges dem Ausland gegenüber und das Bewusstsein, wenigstens auf fremdem Boden gestanden zu haben, ihr zu ermöglichen. Ohne dies dürfte bei Unterbleiben eines Feldzuges eine sehr üble Stimmung gegen die Dynastie aufkommen, die höchst bedenklich wäre. Falls Eure Exzellenz diese meine Auffassung teilen, so würde ich vorschlagen, Österreich zu sagen, der Rückzug Serbiens sei erzwungen und man gratuliere dazu. Natürlich sei damit ein Kriegszustand nicht mehr vorhanden, wohl aber eine Garantie nötig, dass die Versprechungen ausgeführt würden. Auf dieser Basis bin ich bereit, den Frieden mit Österreich zu vermitteln. Dagegen lautende Vorschläge oder Proteste von anderer Seite würde ich unbedingt abweisen, umso mehr, als alle mehr oder weniger offen an mich appellieren, den Frieden erhalten zu helfen. Am gleichen Tage, also am 28. Juli 1914 vormittags, wurde die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien abgesandt. Da kein K&K-Gesandter mehr in Belgrad war und wohl von serbischer Seite die Telegrafenverbindung zwischen Wien und Belgrad unterbrochen war, nahm die Kriegserklärung den Weg über Czernowitz und Bukarest. Sie erreichte das serbische Ministerium des Äußeren gegen 1.20 Uhr nachmittags. Das Gesetz des Handelns war den Politikern entglitten und auf die Militärs übergegangen. Das Bündnis der Mittelmächte hatte sich in das Gegenteil dessen verkehrt, wozu es geschlossen worden war. Statt der Sicherung des Friedens zu dienen, war es zu einem unausweichlichen Zwang zur Ausweitung des Krieges geworden. Sobald das Stichwort Krieg gefallen war, wurden die Panzerschränke in den großen Generalstäben geöffnet. Die Mobilmachungspläne bekamen die Eintragung jenes Datums des Tages X, das bisher offen geblieben war. Damit begann das automatische Uhrwerk eines riesigen militärischen Fahrplans abzulaufen, das nicht mehr abzustellen war. Die gegenseitigen Bündnisverpflichtungen der Mittelmächte und der Triple Entente hatten ihre eigene Dynamik. Sie führte mit unausweichlicher Konsequenz zu einem militärischen Zusammenstoß zwischen Russland und dem Deutschen Reich. Mit der gleichen Eigengesetzlichkeit wurde Frankreich in die Katastrophe einbezogen. Der deutsche Einmarsch in Belgien brach schließlich auch in London die Schranken der Zurückhaltung. Die britische Regierung sah sich gezwungen, ihre Neutralität aufzugeben. Die Völker Europas waren blind geworden für das, was kommen musste. Sie waren überzeugt, dass sie die Waffen für einen Krieg ergreifen müssten, bei dem es um die Ehre und die Selbsterhaltung ging. Der 3. August 1914 war der letzte Tag dieser alten Welt des 19. Jahrhunderts. Die Welt, die die Französische Revolution von 1789 und der Tanzende Kongress 1815 gegründet hatten, stürzte an diesem Tage zusammen. Wir haben uns schon daran gewöhnt, die nun beginnende neue Ära das Zeitalter der Weltkriege zu nennen. Am Dienstag, dem 4. August 1914, hat sie begonnen. Der europäischen Tragödie, erster Teil. Tragödie, wie es zum Ersten Weltkrieg kam. Sie hörten das Feature von Rudolf Morsey und Hendrik Berg, gesendet im Deutschlandfunk im Jahr 1964.